una parchetta di amostra, coloro fosso sopra, i vedus rostru, pols, papu cami, vici lo stroftu in casi ma, mos, lampionami, promenade do białe kosia, na powietrzny swych myślawkach, na parkietach i na mostach, Sprache so, aber ich habe noch immer nicht Polnisch gelernt. Kannst du mir sehen? Kannst du deine Aussprache? Guck einmal nochmal. Ja. Ich habe da noch nie gelesen. Oder irgendwas. Spum dir her. Warum steht da wie vor? Also ich denke, du kannst Polnisch, Gulhowski. Aber nur wenn ich schlafe. Ja, ja. Nur die Träume kann ich Polnisch. Aber guck mal, jetzt hat man hier die Kopfstimme. Und jetzt schon meine verrauchte Stimme auch nicht mehr. Ooh. Bitte schön. Nachsehen. Ein ganzer Reiter machen wir schon. Ja. Wollt ihr auch so Englisch? Schön. Muss ich Futter laufen? Jetzt wasche ich dir auch Futter. Ja? Sie können auch Englisch. Aber ich merke auch, ich muss mich konzentrieren. Muss ich Futter laufen? Okay. Jetzt werde ich auch nach oben ziehen. Und ich sing dann, du singst dann die Oberstimme, ich die tiefer. Okay. Haben wir auch schon durchgegessen. Muss ich Futter korytarzu, krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list, sto krótka śniegu, dobra myśl, to wciąż za mało. Moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach. Kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust i braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt. Nagłe i wstydliwe, niezabawne. Nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. Załośnie hula kwiatów kisz i nowa słura, nowa myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nic, chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd, lecz nie wybaczy nic, chłodu ust. Worüber habt ihr gesungen? Genau, das wollte ich kurz anmerken. Ne? Das ist ganz, ganz viel Text. Aber es geht darum, dass man möglichst beim Sonnenaufgang wegrennen muss, weil sonst wird es zu einer schamhaften Situation kommen. Also man wird sich schämen, wenn man nicht wegrennt. Mhm. Und niemand wird vergeben, dass deine Lippen kalt sind und dass deine Worte fehlen. So was ungefähr. Das ist so. Also bei einem One-Night-Set nicht über Nacht. Okay. Ja. kurz aus dem, also One-Night-Set ohne Frühstück danach. Ohne Frühstück, okay. Ja, genau. Ja, unkompliziert.